Runen. Runen heißen in der deutschen Sprache jene alten heiligen Zeichen der Germanen, die, wie schon in Band 1, 2 ausgeführt, alles andere als wie nur Schriftzeichen sind und waren. Nordisch heißt Rune Runor, in der Mehrzahl Runorna. Das dem Worte Rune, Runen, Runor, Runorna zugrunde liegende Wort heißt Run. Bei Vokalaustausch Ran, Ren, Rin, Ron. Bei verbundenen Vokalen Rän, Rein, Rün, Raun, Reun. In Umkehrung ergeben vorstehende Worte nur, nar, näher, nier, nur. Als Run wird heute noch ein Ansturm auf eine Bank bei einem drohenden Bankkrach oder einen Ansturm bei irgendeiner Gelegenheit bezeichnet. Ein Ansturm hat eine bestimmte Richtung und eine große Willenskraft, eine große Schnelligkeit und ein Ziel, das oft von mehreren Seiten erstrebt wird. Weiter finden wir die verwandten Worte Rehn in Rennen und Renntier, das verwandte Wort Rinn in Rinnen, Entrinnen, Rein und in Reinheit und so weiter. Die Kehrworte zeigen heute in nur die Beschränkung auf etwas an sich Vorhandenes und einen meistens unzulänglichen, ungenügenden Wert. In Narr haben wir ein Wort, das in der friesischen Sprache noch vorhanden, die Bedeutung soeben geboren, hilflos, unausgebildet, schwächlich hat, und nargens bedeutet in derselben Sprache nirgends. Narr finden wir auch in dem Wort Narr. Nier finden wir in nirgends und nur in Norne. Wir kennen die Nornen Urd, Verdanda und Skuld als Nornen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Möglich ist, dass die Nornen einstmals Nurnen genannt wurden, wie die Lure, das altgeweihte Horn der Germanen, zu der Lorelei irgendwie bestimmt Beziehungen hat, und zwar nicht nur sprachlich. Wir haben also durchweg in den Worten Ran, Ren, Rin, Ron, Run den Ansturm, die Strömung, die Schnelligkeit der Bewegung vor uns, in den Worten nar, näher, nier, nor, nur, aber meistens einen Hinweis auf die Zeit oder zeitliche Zustände und Umstände. Der Narr erscheint zur Zeugungszeit im Karneval. Wenn von diesem Deutungsversuch, der sich natürlich weiter ausdehnen lässt und von seinen Resultaten ausgegangen wird, so kommen wir schon alleine bei Betrachtung des Wortes Rune zu der Ansicht, dass die Rune über Kräfte, Kraftströme, Kraftfelder, Richtungen und Wirkungen nicht nur Auskunft geben soll, sondern dass sie, richtig geworden, auch diese Kräfte, Kraftströme, Kraftfelder und Wirkungen erzeugt. Denn wir wissen heute, dass schon alleine die Schallwellen irgendwo erzeugt, Wirkungen in der materiellen Welt auszulösen vermögen. Siehe klatnische Klangfiguren. Die Run ist der Run, der hervorkommende, zielsichere Kraftstrom, der die ganze Welt durchbraust. Die Runen kennen heißt wissen, was der Run gestaltet in der Zukunft, was er gestaltet hat in der Vergangenheit. Runen selbst bilden mit seinem Körper, in seinem eigenen Empfinden und in der Runensprache heißt, Weltkräfte in Bewegung setzen und daraus gestalten nach dem Maße seines Willens, seines Wissens und Könnens. Die Runen nicht kennen und nicht anwenden heißt also, dem Schicksal oder dem Willen anderer ausgeliefert sein. Aber Runen kennen und den Runen schaffen und in Bewegung setzen heißt, das Schicksal gestalten, mindestens verbessern und selbstständig mitschaffen mit den Mächten, die die Welt schufen und erhalten. Und immer ist es so, dass von den drei Werten Wissen, Können, Tun, das Können vom Wissen und Tun beeinflusst in der Mitte steht. Darum ist es mit dem Wissen alleine nicht geschehen. Das Wissen muss sich mit dem Tun vereinigen zum Können, das dann wieder ein richtiges Kennen bringt und in täglicher Übung den Run, den lebendigen, gewollten Strom, der alleine fortentwickelnd die Erde zu einem Garten Gottes machen kann. Wer also die Runen nicht kennt, wer nicht ruht, Wer den Einflüssen, denen er von allen Seiten ausgesetzt ist, nicht seinen eigenen bewussten Willen, nicht einen Ansturm, nicht eine eigene Bildkraft entgegensetzt, der ist allen Einflüssen und Menschen gegenüber machtlos und muss Spielball dessen werden, was oft als Schicksal bezeichnet wird, in Wahrheit aber meistens das Werk übler Menschen und der von diesen geschaffenen Verhältnissen ist.